Ich habe kein gutes Gefühl, Stella. Bist du mit allem einverstanden? Nein. Du bist mein bester Freund. Fix. Ja? Zeig mir den Platz, wo wir sicher sind. Du wolltest mir zeigen, wie beten geht. Wenn wir dort sind, Fix. Stella? Ja? Er tötet. Ryan? Ja? Ich auch. Interzone, Hörspiel von Michael Esser aus der Reihe Digital Bohemia. Die Personen und ihre Sprecher waren Stella, Veronika Nickel, Ryan, Benjamin Redin, Pix, Michael Habeck, Leon, Christian Rebel, Carlos, Klaus Barner, Sir, Christoph Eichhorn, Bob, Heinz Meyer und in weiteren Rollen Gerd Andresen, Friedrich von Bülow, Yvette Schiaffré, Markus Hoffmann, Hermann Naber, Horst Raspel und Helmut Wüstmann. Ton Maximilian Federhofer. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Holger Hittendorp. Musik Jasper van Truff. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestfunk 1995. Und nun noch ein Hinweis auf unsere Krimisendung am nächsten Samstag. Wohin mit radioaktivem Müll? Das ist seit Nutzung der Kernenergie eine politisch brisante Frage. In Operation Balsam greift Patricia Highsmith das Thema auf. 4 Jahre nach dem Reaktorunfall in Harrisburg 1979. Für Benjamin Jackson, den Chef der Nuclear Control Commission, wird die Situation immer schwieriger. Die Entsorgung des Atommülls ist nicht gewährleistet. Da hat ein Mann in Washington eine geniale Idee. Operation Balsam hören Sie heute in einer Woche, wie immer zur Krimizeit, um 17.05 Uhr hier auf NDR 4. Hören Sie nun noch ein bisschen Musik, und zwar Chris Rea mit If Anybody Asks You und Pink Floyd mit On the Run.